Yeah. Oh. JD. Qui passe en panne. SJD, der Killer Rapper, der Killer MC, der dich fickt. Meine Personen sind jetzt da, um dich zu ficken. Schreibe auf, Smoke wild und gegen diesen Shit. Gangbang auf der Straße mit der Hure Bridge. Gib mir Geld, Mutterficker, ja, Hurensohn, du bist erpresst. Nach jetzt all Gewalt und gute Drogen raus. Noch mehr Blut, Bitch, und das jetzt ohne Pause. Lauf schnell weg, bevor es dich kriegt. Die Straße fickt dich ohne Gnade, Mutterficker, Gangster-Shit. Mutterficker, komm mit uns, wenn dir was zeigen auf die Fresse, yeah. So zu holen, so später leiden. Wehe wie die Nacht zum Tag, Junge, keine Fantasie. Doch fick dein Kopf, Marihuana kommt sie. Der Scheiß ist gut, Mutterficker, nur mehr Alk machen. Jetzt rein, Nutten, sonst du bist schon breit. Augen auf bei diesem Scheißkauf, bloß keine Panik. Sonst wirst du gefickt, wie auf der Scheiß-Titanic. Mir egal, was du bist. Mir egal, was du bist. Mutterficker. Mir egal, was du bist. Mir egal, was du bist. Mir egal, was du bist. Mir egal, was du bist. Mutterficker. Das ist 010, Bomb. Ficken dein Gebet. Mach die Mucke laut. Nutten so ein Gangster-Shit. Ficken das, ficken jeden. Ficken dich, du schwuler Spaß. 24 Stunden aufnehmen. Nicht ohne Gras. Fick den Flow, Mutterficker. Und diesen Gottverdammten. Was, was geht da für jeden Alki und Gangster? Was geht da für jeden Drogendealer und Banger? Für jeden Missgeburt, der Geld braucht, um zu wichsen. Was geht ab, Leute? Mach die Mucke lauer, sonst kriegst du Pizil. Mir egal, was du bist, Mutterficker. Kick diesen Scheiß und du wirst gefickt. Was los, Digga? Weiter geht's. Nur mehr Alk und gute Drogen. Deine Bitch lüt Schwänze, bist verfickt. Morgen der Biker ist am Mike. Besoffen, dazu noch breit. Kick diesen Scheiß für euch alle. Es ist soweit, lass brennen. Der Scheiß wird dein Kopf tot. Trinken wollt ihr, Motherfucker, zu Not. Weiter geht's und lassen heute Mutterficker krachen. Der Biker ist so weit, das böses Erwachen für dich. Mir egal, was du bist. 2010, wir kommen auf euch zu. Mir egal, was du bist. Wie gesagt, das ist richtiger Gangster-Scheiß. Von der Straße, für die Straße gemacht. Mir egal, was du bist. Wir sind da, um euch zu zeigen, wie es aussieht heute. Mir egal, was du bist. Morgen, ich geb euch fick drauf, was ihr da. Mir egal, was du bist. Fick auf alles, fick auf dich, fick auf mich, fick auf die Schlampe. Das ist kein Spaß, wie ich das Ding, das Scheiße. Ich bin so auf dem Schick, jeder ist diese Scheiße, der lass es krachen, 2010.